Samstag, 19.30 Uhr, Professor Bernardi. Sonntag, 15 Uhr, Peter Pan. Dienstag, 19.30 Uhr, Professor Bernardi. Mittwoch, 19 Uhr, das Weite Land. Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 18 Uhr, Adventlesung, die Weihnachtsgeschichte. Telefonische Kartenbestellung unter 01 712 395. Wir empfehlen, sich zu vergewissern, ob keine Änderung des Spielplans oder der Anfangszeit eingetreten ist. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der automatischen Programmdurchsage des Österreichischen Akademietheaters in Wien verbunden. Unser Spielplan? Samstag, 19.30 Uhr, Professor Bernardi. Sonntag, 15 Uhr, Peter Pan. Dienstag, 19.30 Uhr, Professor Bernardi. Mittwoch, 19 Uhr, das Weite Land. Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 18 Uhr, Adventlesung, die Weihnachtsgeschichte. Telefonische Kartenbestellung unter 01 712 395. Wir empfehlen, sich zu vergewissern, ob keine Änderung des Spielplans oder der Anfangszeit eingetreten ist. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Und nun, meine Damen und Herren, hören Sie die Abendnachrichten. Bei einem Unfall ist heute Nachmittag gegen 15 Uhr ein 12-jähriger Junge von der Straßenbahn in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Das Kind wollte mit seinem Fahrrad die Gleise in der Greifswalder Straße in Höhe Chodowitzki-Straße an einem Übergang überqueren. Dabei achtete der Junge nicht auf eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie M2. Er prallte mit dem Kopf gegen das Führerhaus und zog sich Verletzungen an Kopf und Schulter zu. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun, meine Damen und Herren, hören Sie die Abendnachrichten. Bei einem Unfall ist heute Nachmittag gegen 15 Uhr ein 12-jähriger Junge von der Straßenbahn in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Das Kind wollte mit seinem Fahrrad die Gleise in der Greifswalder Straße in Höhe Chodowitzki-Straße an einem Übergang überqueren. Dabei achtete der Junge nicht auf eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn der Linie M2. Er prallte mit dem Kopf gegen das Führerhaus und zog sich Verletzungen an Kopf und Schulter zu. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf der Mobilbox. Ja? Hallo, Adele? Hier ist Marie-Louise. Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass wir heute Abend zusammen ins Landestheater gehen wollen. Ich habe die Eintrittskarten an der Theaterkasse zurücklegen lassen. Du kannst sie bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn abholen. Kannst du das bitte übernehmen? Mein Chef hat mich nämlich gebeten, etwas länger im Büro zu bleiben. Und da kann es sein, dass ich erst kurz vor Beginn der Vorstellung am Theater sein kann. Wir treffen uns wie verabredet am Eingang. Ich hoffe, ich lasse dich nicht allzu lange warten. Tschüss, bis dann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ja? Hallo, Adele? Hier ist Marie-Louise. Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass wir heute Abend zusammen ins Landestheater gehen wollen. Ich habe die Eintrittskarten an der Theaterkasse zurücklegen lassen. Du kannst sie bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn abholen. Kannst du das bitte übernehmen? Mein Chef hat mich nämlich gebeten, etwas länger im Büro zu bleiben, und da kann es sein, dass ich erst kurz vor Beginn der Vorstellung am Theater sein kann. Wir treffen uns wie verabredet am Eingang. Ich hoffe, ich lasse dich nicht allzu lange warten. Tschüss, bis dann. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10.